sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im Februar 2026 schauen wir nach Uganda, Rojava, Mali und Kamerun. Kurz ein historischer Rückblick zu Uganda. Uganda war von 1994 bis 1960 britische Kolonie. Ohne Befreiungskrieg wurde Uganda 1962 unabhängig. Zuerst gab es ein demokratisches Königtum, dann einen diktatorischen Versuch des afrikanischen Sozialismus unter Milton Obote. Von 71 bis 79 herrschte die blutige Diktatur von Idi Amin mit ca. 300.000 Oppositionellen, die ermordet wurden. 1980 kam dann Milton Obote wieder an die Macht mit seinem diktatorischen Sozialismus. Yoweri Museveni begann mit seiner nationalen Resistance Army einen Rebellenkrieg, den er 1986 gewann. Erst gab es große Hoffnungen, aber dann? In Uganda gab es am 15. Januar 2026 Wahlen. Der Langzeitdiktator Yoweri Museveni, der seit 1986 an der Macht ist, sicherte seinen 7. Wahlsieg durch eine einwöchige Internetsperre, Straßensperren, Verhaftungen von Oppositionellen. Es kam zu Protesten und wahrscheinlich zu mehr als 100 Toten. Außerdem ist Ugandas Regierung für seine krasse homosexuellen Feindlichkeit bekannt. Im Mai 2023 wurde ein Gesetz vom ugandischen Parlament verabschiedet, dass die Todesstrafe für in Anführungszeichen Homosexualität vorsieht. Anlässlich der Wahlen am 15. Januar 2026 in Uganda erschienen in der Le Monde Diplomatique zwei Artikel. Ein historischer, das habe ich gerade versucht euch zu erzählen, und einer zu der Situation von Geflüchteten in Uganda, die zurzeit noch überraschend gut ist. Aber es gibt Verhandlungen mit der Regierung für exterritoriale Lager der EU und USA in Uganda. Also zum Artikel, der im Januar 2026 in der Le Monde Diplomatique der deutschen Ausgabe erschien. Zukunft im Provisorium. Kyaka 2 in Uganda ist anders als andere Flüchtlingslager, jedenfalls ein bisschen. Die Hitze ist drückend an diesem frühen Nachmittag in Kyaka 2 im Westen Ugandas. Über den mit Schlaglöchern übersäten Straßen aus roter Erde hängt ein Schleier aus Staub. Ockerfarben schimmern die Hügel und die Häuser. Nur die Schilder von internationalen Hilfsorganisationen am Straßenrand unübersehbar zeigen, dass Kyaka 2 kein gewöhnliches Dorf ist. Es ist eine der größten Flüchtlingssiedlungen Afrikas. Ja, eine Siedlung, kein Lager, keine Zeltstadt. Der Ort wurde angelegt für Menschen, die bleiben sollen, aber niemand weiß, wie lange. Die Siedlung funktioniert wie eine Ansammlung normaler Dörfer, nur dass hier ausschließlich Geflüchtete wohnen. Die sogenannten Host Communities, die einheimischen Gastgebergemeinden, liegen rund 15 Autominuten entfernt. Sie teilen sich das Land und teilweise auch die Infrastruktur mit der Siedlung. Die meisten Geflüchteten leben nach ihrer Ankunft in Uganda in solchen Siedlungen. Nur wenige leben in größeren Städten wie der Hauptstadt Kampala. Mary Naigaga, eine Einheimische aus einer Host Community im Kyekwa-Distrikt, lebt nur eine staubige Straße entfernt von den Geflüchteten. Sie sitzt umringt von Kindern vor ihrem Haus auf dem Boden, während sie von ihrem Alltag erzählt. Der Verkauf von Bohnen, Maniok und Matoke bildet ihre Lebensgrundlage. Die Geflüchteten gehören zu ihren KundInnen, sagt sie. Sie unterstützen mich. Das einzige Problem ist, wenn sie kein Geld haben. Sie hält inne, schaut in die Ferne, erschöpft. Wenn jemand nur 3.000 statt 5.000 Schilling hat und du siehst, dass er nichts zu essen hat, dann gibst du es einfach her. besonders wenn Kinder dabei sind. Ich bin eine Mutter. Wenn du ein weinendes Kind siehst, gibst du einfach etwas. Sie berichtet von geflüchteten Nachbarinnen, die inzwischen zu Freundinnen geworden sind. Wir sind doch alle Menschen. Warum sollten wir uns nicht verstehen? Auf die Frage, wie sie das Leben der Geflüchteten einschätzt, antwortet sie, das Land, das sie bekommen, ist zu klein. Sie können sich kaum ernähren. Sie spricht über kulturelle Unterschiede, Sprache, Essen und über das Elend, in dem viele von ihnen leben. Wenn man ihre Geschichten hört, fühlt man sich schlecht. Heute befinden sich über 146.100 Geflüchtete in Kyaka 2. Mehr als 4/5 davon sind Frauen und Kinder. Einige leben seit Jahren hier. Sie bewirtschaften kleine Parzellen, eröffnen Verkaufsstände oder nähen Kleider. Der Ort ist für sie längst keine Übergangslösung mehr, sondern ein Provisorium von Dauer, in dem das Leben weitergeht, während die Ursachen der Flucht fortbestehen. Seit Anfang 2025 fliehen wieder Tausende vor der eskalierenden Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo und die Nähe zur Grenze macht Kyaka 2 für viele zum ersten erreichbaren Zufluchtsort. 2025 beherbergte Uganda insgesamt etwa 1,8 Millionen Geflüchtete, mehr als jedes andere afrikanische Land. Unter den Aufnahmeländern weltweit liegt es auf Platz 5. Knapp 1 Million Menschen sind aus dem Südsudan nach Uganda geflohen, rund 600.000 aus der Demokratischen Republik Kongo, weitere aus Sudan, Burundi und Somalia. Allein seit Anfang 2025 kamen über 41.000 Menschen aus dem Kongo hinzu, oft traumatisiert, krank und unterversorgt. Flüchtlingsfeindliche Diskurse, wie man sie insbesondere aus Europa kennt, bleiben weitgehend aus, doch die humanitäre Lage spitzt sich zu. Die Aufnahmezentren sind überfüllt. Wasser, Nahrung und medizinische Hilfe reichen kaum aus. Finanzierungslücken erschweren die Hilfsmaßnahmen zusätzlich. Kyaka 2 wird offiziell von der ugandischen Regierung in Kooperation mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk verwaltet. Der sogenannte Settlement Commandant, der staatlich anerkannte Führungsperson vor Ort, ist Daniel Kisamo. Er ist zuständig für die Organisation der Siedlung, die Registrierung von Neuankömmlingen, die Verteilung von Land, den Zugang zu Schulen und zur Gesundheitsversorgung. Dazu arbeitet er eng mit den beteiligten internationalen Hilfsorganisationen zusammen, die unter anderem für Wasser, sanitäre Einrichtungen, Ernährung, Unterricht und Schutz sorgen. Kyaka 2, gegründet 2005, ist eines von 13 sogenannten Refugee Settlements in Uganda. Historisch reicht diese Praxis aber noch viel weiter zurück. Kyaka 2 entstand nach der Schließung von Kyaka 1, das 1984 für ruandische Tutsi eingerichtet wurde, die vor politischer Verfolgung und ethnischer Gewalt schon lange vor dem Völkermord von 1994 ins Nachbarland flohen. 2005 kamen die BewohnerInnen von Kyaka 1 nach Kyaka 2 und viele leben bis heute dort. Die Siedlung unter der Obhut von Daniel Kisamo ist in knapp 30 Dörfer unterteilt. Kisamo empfängt in einem in die Jahre gekommenen Gebäude und gibt Einblicke in die Herausforderungen, mit denen die Siedlung seit Monaten zu kämpfen hat. Seit der Kürzung von US-Hilfsgeldern wird die finanzielle Unterstützung der Menschen nach Dringlichkeitsstufen verteilt. Die erste Kategorie erhält $4 im Monat, die zweite 3. Alle anderen bekommen derzeit gar kein Geld. Kyaka 2 sei von den Kürzungen besonders betroffen. Seit Donald Trump an der Macht ist, muss die ugandische Regierung in der Flüchtlingspolitik sparen. Allein in den Sommermonaten seien 28 Mitarbeitende im Gesundheitssektor entlassen worden. Von 7 Fahrzeugen seien nur noch 4 geblieben. Diese werden vor allem für den Transport von schwangeren Frauen und Schwerkranken benötigt. Eine Lehrkraft betreut aktuell fast 300 SchülerInnen. Gleichzeitig kommen immer mehr Kinder nicht zum Unterricht, sondern verkaufen Waren auf der Straße oder verrichten Recyclingarbeiten. Den Familien fehle es an Geld. Zudem seien zunehmend Frauen allein für den Lebensunterhalt verantwortlich. Inzwischen mussten sogar die Lebensmittelrationen gekürzt werden, sagt Kisamo. Diese Situation führe zu Konflikten unter den Geflüchteten, aber auch mit den lokalen Gemeinden. Als ob es nicht genug Probleme gäbe, überschwemmten im Mai 2024 heftige Regenfälle Teile von Kyaka 2 und viele der Geflüchteten mussten ihre Unterkünfte verlassen. Immer wieder von vorne beginnen. Für viele hier ist es Alltag. Viele seien trotz der Warnung geblieben, erzählt Kisamo. Man könnte meinen, sie nehmen das Risiko bewusst in Kauf, lieber bleiben, als wieder alles packen und auf der Flucht sein. Trotz aller Schwierigkeiten entstehen in den Siedlungen auch Dinge, die der ständigen Überforderung etwas entgegensetzen. In der Bujabakora-Zone von Kyaka 2 haben sich 27 Frauen aus Kongo, Burundi und Uganda zusammengetan und das scheinbar Unmögliche geschafft. Sie haben mehrere selbstorganisierte Projekte in Gang gebracht. Zwei Verkaufsstände für Maniokmehl, eine Fleischerei und eine kleine Filmmediathek. Die Gewinne aus den Geschäften werden geteilt, Entscheidung gemeinsam getroffen. Hinter einem der Lehmhäuser drängen sie sich in der Vormittagssonne auf einer Mauer und Plastikstühlen zusammen. Dazu wurden Matten ausgelegt, sodass es Platz für alle gibt. Die Gruppe wirkt zufrieden, man lacht, rückt zusammen. Fast alle sind in ihren 30ern, einige wenige Mitte 40. Viele von ihnen leben ohne Partner, mit oder ohne Kinder. Männer spielen in ihren Berichten kaum eine Rolle. Inzwischen habe ich gelernt, dass wir keine Männer brauchen, sagt einer und erzählt stolz von den Freundschaften, die hier entstanden sind. Es sind fragile Formen von Zusammenhalt, geboren aus Mangel und Not. Der Versuch, aus dem Wenigen, das bleibt, ein selbstbestimmtes Leben zu formen. Hoffnung, die nicht aus Freiheit wächst, sondern aus dem Versuch, innerhalb eines starren Systems zu bestehen, das kaum Wege nach draußen kennt. Gemeinschaft heilt, sagt eine von ihnen. Und für einen Moment wirkt der Ort wie ein lebendiges Dorf voller Energie und Stolz. Vor 4 Jahren begann sie mit einem Sack Maniokmehl, in Uganda Cassava genannt. Die Frauen arbeiten im Kollektiv, jede für alle. Wir vertrauen uns, sagt eine von ihnen, die lebhafteste der Gruppe. Stolz zeigen sie die von ihnen gegründeten Geschäfte, die sich nahtlos in das Gefüge der Siedlung einfügen. Anfänglich unterstützten Oxfam und UN Women das Projekt mit einer Schulung in Finanz- und Verwaltungsmanagement. Dazu gab es eine Starthilfe von 545 US-Dollar. Inzwischen haben die Frauen rund 2.235 US-Dollar investiert. Einen Teil der Einkünfte legen sie regelmäßig zurück. Für Schulgeld, Krankheitsfälle oder Neuanschaffungen. Jeden Tag stehen 2 der 27 Frauen auf dem Marktplatz und verkaufen das Mehl, das billig und kalorienreich ist und in den Siedlungen die Basis vieler Mahlzeiten bildet. Die Verkäuferinnen wechseln sich ab, ein routinierter Ablauf, der das Kollektiv trägt. Victoria Waweka leitet die Filmmediathek. Ein kleines Holzhaus zwischen den Wellblechhütten, ohne Strom. USB-Sticks bringen Filme aus Indien, Südkorea oder China in die Siedlung. Die Leihgebühr für einen Film beträgt 12 Cent. Wir sparen für einen Drucker, sagt sie. Eine Kamera wäre auch noch wichtig. Stolz schwingt in jedem Satz mit. Victoria hat den Laden aus den Ersparnissen des Kollektivs aufgebaut, führt ihn aber allein und hat ihren Bruder angestellt. Die Kadir Niramdinane steht in einem dunklen Häuschen, vor ihr ein Baumstumpf, eine Machete und ein blutiger Knochen. Hinter ihr hängt ein Rinderkörper von der Decke. Die Fleischerei, die erste von Frauen betriebene in der Siedlung, ist das zweite große Projekt der Gruppe. Das Fleisch wird direkt vor den Augen der Kundschaft zerlegt. Vor 10 Jahren kam Niriminana aus Burundi. Sie entscheidet, wann geschlachtet wird und wann das Fleisch raus muss, bevor die Hitze es verdirbt. Wenn eine Kuh ganz verkauft ist, beginnt die nächste Schicht, sagt sie. Meistens sind es nicht mehr als 2 Tiere pro Woche, manchmal aber auch 5, abhängig von der Saison und den finanziellen Möglichkeiten der Kundinnen. 3 Tiere pro Woche, das sei gut. 5 sind das Maximum, aber das hängt von der Jahreszeit ab. Wenn die Bauern säen, haben sie kein Geld für Fleisch, weil sie ihre Arbeiter bezahlen müssen. Manchmal müssen sie das Fleisch salzen und in der Sonne trocknen, damit es nicht verdirbt. Nichts darf verloren gehen, zu knapp sind Lebensmittel. Keine der Frauen spricht von Rückkehr oder erneuter Flucht. Sie akzeptieren die Lage, wie sie ist. Ihr Wunsch gilt einem Auto. Am besten wäre ein kleiner Lastwagen. Nicht für den persönlichen Gebrauch, sondern um die Cassava-Wurzeln vom Feld zu den Verkaufsständen zu transportieren. Derzeit müssen sie hohe Gebühren für den Transport zahlen, was ihre Einnahmen schmälert. Sie versammeln sich um den kleinen, dunklen Lagerraum, in dem die Säcke mit dem Cassava-Mehl ordentlich gestapelt sind. Ein leicht säuerlicher Geruch ist spürbar. Der Mehlstaub wirbelt durch die Luft. Konflikte innerhalb der Gruppe? Fehlanzeige. Trotz Sprachbarrieren spielen die unterschiedlichen Nationalitäten keine Rolle. Jede spricht ihre regionale Sprache, manche auch Französisch. Durch Programme, die in den Siedlungen angeboten werden, lernen einige gerade Englisch, das in Uganda neben rund 40 lokalen Sprachen gesprochen wird. Die internationalen Wahrnehmungen von Ugandas Flüchtlingspraxis ist überwiegend positiv. Für das Modell hat sich im Sprachgebrauch der Begriff Open-Door-Politik eingebürgert. In der Theorie sollen Geflüchtete auf Grundlage des 2006 verabschiedeten Uganda Refugee Acts Bewegungsfreiheit, Zugang zu Arbeit und ein Stück Land zur Bewirtschaftung bekommen. In der Praxis reichen Grund und Boden nicht für die steigende Zahl von Geflüchteten aus. Eine Weltbankstudie von 2018 schätzt, dass 4 von 5 Geflüchteten in Uganda keine Arbeit finden und ihre Löhne 35-45% unter denen der einheimischen Bevölkerung liegen. Doch Uganda ist nach wie vor stolz auf seine Asylpolitik. Unsere Politiker waren selbst Flüchtlinge, das prägt unser Denken. Wir fühlen uns wie Brüder und Schwestern, nur Grenzen trennen uns voneinander, erklärt Siedlungsleiter Kisamo. Die Erfahrung, dass in Afrika Grenzen oft willkürlich von kolonialen Herrschern gezogen wurden, ohne Rücksicht auf Ethnien oder Traditionen, prägt die Denkweise der Menschen und viele fühlen sich auch heute noch über Staatsgrenzen hinweg verbunden. Neuere Entscheidungen der Regierung zeigen, wie sich die Flüchtlingspolitik tatsächlich verändert hat. Im Juli 2025 schloss Uganda ein intransparentes Abkommen mit den USA, mit dem neue Gelder ins Land kommen sollen. Demnach soll Uganda Angehörige bestimmter Drittstaaten aufnehmen, die aus den USA abgeschoben werden. Ausgenommen sind Menschen mit Vorstrafen und unbegleitete Minderjährige. Auch die Niederlande unterzeichneten im September eine ähnliche Absichtserklärung mit Uganda. Während der Verhandlungen betont Uganda immer wieder, dass es vorrangig Menschen afrikanischer Herkunft aufnehmen wolle. Doch im Hinblick auf die jahrelang geltende Open-Door-Politik für den afrikanischen Kontinent ruderte die Regierung im Oktober zurück. Unterstützung soll es künftig nur noch für besonders schutzbedürftige Geflüchtete geben und die Registrierung aus Ländern ohne aktuellen Konflikt wie Eritrea, Äthiopien und sogar Somalia wurde beendet. Ein deutliches Signal, dass Uganda afrikanischen Geflüchteten nun strenger begegnet. In einer Garage in Kyaka 2 findet ein 6-monatiges Trainingsprogramm für angehende Mechanikerinnen statt. Eine junge Frau in grünem Overall schraubt an einem weißen Auto. Die Motorhaube steht offen, Werkzeuge liegen ordentlich um sie herum. Seit Juli 2025 haben sich die ersten 15 Teilnehmerinnen zunächst im Klassenzimmer mit den Grundlagen der Automechanik vertraut gemacht. Inzwischen haben sie ihre ersten Praxiseinheiten absolviert, Motoren ausgetauscht, Batterien gewechselt und selbstständig an Fahrzeugen gearbeitet. Über die nächsten 2 Jahre sollen insgesamt 100 junge Frauen aus Kyaka 2 und einer weiteren Siedlung alle Fertigkeiten erwerben, die sie für eine selbstständige Arbeit in diesem Beruf brauchen. Am Anfang waren die Leute in meinem Dorf überrascht, erzählt eine Auszubildende. Sie haben mich entmutigt und gesagt, das ist eine Arbeit für Männer. Wie kann eine Frau unter ein Auto kriechen und es reparieren? Doch ihr Interesse war größer. Sie ließ sich nicht aufhalten. Ich wollte das unbedingt lernen, also bin ich hierher gekommen. Heute würden die Leute sehen, dass sie es ernst meint. Wenn sie mich im Overall und Arbeitsschuhen sehen, sagen sie, ah, diese Organisation ist wirklich gut. Sie hilft Frauen, solche Jobs zu machen. Ihr Engagement inspiriere andere in ihrem Dorf, sagt sie. Noch stecken die jungen Frauen mitten im Trainingsprogramm und haben den Arbeitsalltag als Mechanikerin noch nicht erlebt. Ihrer Courage tut das jedoch keinen Abbruch. Schon jetzt reden sie wie Profis. Eine andere Frau ist die einzige aus ihrem Dorf, die an diesem Training teilnimmt. Wenn sie mich im Overall sehen, fragen sie, du bist eine Frau und machst Männerarbeit, wer wird dich heiraten? Frauen, die solche Jobs machen, können nicht heiraten, weil sie sich wie Männer benehmen. Trotz solcher Kommentare hält sie an ihrem Traum fest. Die Männer raten ihr, sie solle lieber in einer internationalen Hilfsorganisation arbeiten, sagt sie, und dann sage sie ihnen jedes Mal das Gleiche. Dort kriege ich immer nur einen Vertrag auf Zeit. Was ich aber brauche, sind Fähigkeiten. Und zwar Fähigkeiten, mit denen ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Fähigkeiten, die immer gebraucht werden. Solche Programme sollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Jugend in den Siedlungen stärken. Die Idee dahinter, junge Menschen dazu befähigen, ihre Grundbedürfnisse eigenständig zu erwirtschaften und nicht dazu gezwungen zu sein, aus einer Notlage heraus riskante oder illegale Wege einzuschlagen. Die jungen Frauen machen handfeste Pläne für ihre Zukunft. Für uns alle ist es der Traum, eine eigene Werkstatt zu haben. In unseren Siedlungen gibt es kaum Werkstätten. Die Lücke wollen wir füllen. Allerdings fragen sie sich, woher das Geld dafür kommen soll. Für die Mädchen aus Kyaka 2 ist das Schrauben an Autos mehr als eine Berufsausbildung. Es ist eine Möglichkeit, Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen und eine Perspektive inmitten der Unsicherheit des Flüchtlingsalltags zu entwickeln. Sie träumen groß. Auch wenn die Gesellschaft dafür vielleicht noch nicht bereit ist. Von Uganda kommen wir nach Rojava und einem Interview mit einer Filmschaffenden aus der Region in der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Monatszeitung aus Münster. Aktuelle Informationen zur Situation in Rojava findet ihr zum Beispiel unter anf, also anf-news.com, auch auf Deutsch. Aber zum Interview. Die Lösung ist die Dezentralisierung der Macht. Robert Krieg im Gespräch mit der kurdischen Filmemacherin Sevina Evidek über die Situation von Frauen in Rojava und das islamistische Regime in Damaskus. Sevina Evidek, 1992 in Serekan Kaniye in Rojava geboren, hat in Nordkurdistan Film studiert. Sie war Mitbegründerin der Komina-Filma A Rojava, einem Filmkollektiv aus dem Westen Kurdistans. Die Filmemacherin war an vielen der Kollektivprojekten beteiligt und engagierte sich für die Darstellung der kurdischen Kultur und weiblichen Perspektive im Film. Bekannt wurde sie durch die Filme Home 2018 und The Return Life After ISIS 2021, die einen Fokus auf das Leben und die Erfahrungen von Frauen in den selbstverwalteten kurdischen Gebieten Syriens legen. Ihr Film The Wedding Parade 2023 drückt die Hoffnung inmitten von Krieg und Vertreibung aus. Aktuell arbeitet sie als Dozentin für Film an der Kunstakademie für Frauen in Heseke. Im Rahmen des kurdischen Filmfestivals in Rojava im November 2025 bot sich dem Graswurzelautor Robert Krieg die Gelegenheit zum Interview. Du hast mir gesagt, dass das Projekt Rojava nicht nur von außen, sondern auch von innen bedroht ist. Wirtschaftliche Interessen dominieren zunehmend das gesellschaftliche Leben, den gesellschaftlichen Diskurs. Kannst du diesen Prozess etwas näher beschreiben? Das soziale Leben in Rojava basiert auf dem geselligen Beisammensein der Menschen und ihrer gegenseitigen Hilfe. Ich kenne viele Familien, wie meine eigene, die in Armut lebte, aber wir hatten nie Probleme, uns zu ernähren. Wir hatten Nachbarn, die uns alle unterstützten. Aber jetzt hat sich die Situation aufgrund vieler Umstände stark verändert. Durch den Krieg ist die soziale Struktur zunehmend zerbrochen und wir leben nicht mehr in unseren Herkunftsstädten. Ein großer Teil der Bevölkerung Rojavas ist vertrieben worden. Sie lebt nicht mehr in ihrer eigenen Community und die soziale Unterstützung von früher existiert nicht mehr. Es gibt sie zwar noch, aber man muss seine Gemeinschaft neu aufbauen. Das ist etwas, was sich geändert hat. Und wirtschaftlich haben die Menschen als Vertriebene zu kämpfen. Nach all den Bombardierungen 2023 spricht man nicht mehr über die Zerstörung der Infrastruktur, der Gas- und Ölversorgung, der Elektrizitätswerke. Aber sie hatte enorme Auswirkungen auf die Menschen in Rojava. Jetzt gibt es überhaupt keinen Strom mehr. Es fehlt an Diesel, um im Winter für Wärme zu sorgen. Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren, weil viele Einrichtungen zerstört wurden. Hinzu kommen die Handelsbeschränkungen, die die USA gegen Syrien verhängt hatten. Ende 2023 wurde alles sehr teuer. Das Embargo hat dazu wesentlich beigetragen. Das Gehalt eines Arbeitnehmers reicht nicht aus. Die Menschen müssen zwei oder drei Jobs ausüben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Existenz vieler Nichtregierungsorganisationen, NGOs, in Rojava unser Sozialleben zerstört. Sie zahlen ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mehr als $1,000, während die MitarbeiterInnen der Selbstverwaltung weniger als $110 im Monat verdienen. Es gibt Geschäfte, in denen man $30, $40 für ein T-Shirt bezahlt, weil die Mitarbeiter der NGOs dort einkaufen. All dies bringt die Menschen in große Schwierigkeiten. Früher waren die Menschen bereit, Rojava zu verteidigen, aber jetzt kämpfen sie um ihr persönliches Überleben. Es geht nicht mehr nur um die Bombardierungen. Wir verteidigen Rojava, aber es gibt so viele Probleme im Inneren, für die man eine Lösung finden muss. Kann man sagen, dass das einen Einfluss darauf hat, dass die Menschen nicht mehr so sehr für die Revolution kämpfen wie früher? Dass sie viel mehr daran interessiert sind, private Dinge zu tun, um ihr wirtschaftliches Auskommen zu sichern? Ja, genau so ist es. Jetzt kämpfen die Menschen um ihr tägliches Überleben. Eine Familie mit Kindern kann nicht jeden Tag etwas für die größere Sache, für unsere Revolution tun. Die Menschen müssen für ihre eigene Familie sorgen, was zu einem enormen Kampf wird. Im Jahr 2024 griff die türkische Armee den Tisrin-Damm an. Jeden Tag, wenn ich nach Heseke fuhr, sah ich an der Kreuzung am Rande der Stadt hunderte von Menschen, die auf dem Weg dorthin waren, obwohl es sehr gefährlich war, weil die türkische Armee weiter bombardierte und keinen Unterschied zwischen ZivilistInnen und KämpferInnen machte. Sie töteten einfach Menschen. Aber die Menschen gingen dorthin. Viele unserer Freundinnen und Freunde gingen dorthin und wir verloren viele von ihnen, sogar KünstlerInnen. Ich würde also nicht sagen, dass die Menschen nicht bereit sind, Rojava zu verteidigen. Aber in Zeiten ohne Angriffe kämpfen die Menschen in ihrem Privatleben um ihre wirtschaftliche Existenz. Die wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere im Alltag von KünstlerInnen, wie wirkt sich das auf die Kreativität, auf die Ästhetik, den filmischen Erzählstil der kurdischen FilmemacherInnen aus? Ich habe keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage. Ich kann nur von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Ja, bitte. In meinem Leben gibt es zwei Dinge, die mir am wichtigsten sind. Ich könnte sehr erfolgreich sein, wenn ich sie miteinander verbinden könnte. Die eine ist das Kino, das andere die Revolution, um Rojava aufzubauen. Ich sage das immer, wenn ich diese beiden Dinge in meinem Leben vereinen könnte, würde ich sagen, dass ich ein erfülltes Leben als Künstlerin und als Mensch in Rojava geführt habe. Ich habe das in den letzten 10 Jahren seit 2015 versucht. Jetzt unterrichte ich an der Akademie 25 Studentinnen. Ich denke, ich kann immer noch etwas zum Kino beitragen, aber meine persönliche Erfahrung als Filmemacherin zeigt, dass es sehr anstrengend ist, da ich 3 verschiedene Aufgaben gleichzeitig bewältigen muss. 2 davon betreffen die Revolution im künstlerischen Bereich, die Förderung und Ausbildung von Künstlerinnen, aber die 3. ist rein wirtschaftlicher Natur. Das nimmt viel Zeit in Anspruch und im Moment kann ich nichts Kreatives erschaffen. Ich leiste zwar meinen Beitrag zum kreativen Leben in Rojava, aber persönlich schaffe ich nichts. Das macht mich traurig, aber ich denke, das ist eine Phase, die immer wieder vorkommt. Man muss eben das tun, was gerade nötig ist. Die kurdischen Filme auf dem Festival werden, soweit ich das beurteilen kann, von Geschichten über militärische Kämpfe dominiert. Ich denke, das beeinflusst und beschränkt die Sicht auf die gesellschaftliche Entwicklung. Gesellschaftliche Entwicklung ist viel vielfältiger. Sie besteht nicht nur aus Kampfhandlungen. Genau. Ich spüre darin die Gefahr einer Militarisierung der Gesellschaft. Ich denke, das steht im Widerspruch zum Aufbau einer grundlegenden demokratischen Gesellschaft mit friedlichen Mitteln. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen. Diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Genau deshalb ist es wichtig, junge Menschen darin zu schulen, sich so auszudrücken, wie sie es möchten. All diese Filme, die sich mit Militär und dem bewaffneten Kampf befassen, gehen darauf zurück, dass man die Verantwortung hat, über die Ereignisse hier zu berichten. Und leider drehte sich unser Leben, zumindest in den letzten 10 Jahren, ausschließlich um die militärische Verteidigung von Rojava. Ich denke, was fehlt, sind Filme über die soziale Struktur, den Wiederaufbau des sozialen Lebens und die Fokussierung darauf. Es geht jetzt darum, dafür mehr Möglichkeiten zu schaffen. Denn es gibt Menschen, die gern mehr über soziale Strukturen und ihren Aufbau informieren würden. Die derzeitigen Möglichkeiten beschränken sich darauf, über Rojavas Selbstverteidigung zu berichten. Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft genügend Möglichkeiten für Menschen haben werden, sich auszudrücken. In Experimentalfilmen, in Filmen, die die sozialen Strukturen thematisieren, in Filmen, die auch kritisch mit unseren eigenen Problemen umgehen. Doch momentan sind unsere Möglichkeiten sehr begrenzt und das liegt an dem Verantwortungsgefühl, über die aktuellen Geschehnisse in Rojava sprechen zu müssen. Auf dem Festival laufen viele Filme über Frauen, aber nur wenige haben Regie geführt. Woran liegt das? Rojava kämpft für Gleichberechtigung der Frauen. Könnte eine Quote helfen? Ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Vielleicht ändert sich das in Zukunft, ähnlich wie das gesellschaftliche Leben. Im wörtlichen Sinn ist man künstlerisch gleichberechtigt. Aber die gesellschaftliche Situation von Frauen hier ist wirklich schwierig. Es ist ein Kampf, der leider schon seit über 10 Jahren andauert. Es ist nicht so, dass wir einfach entscheiden und das Kunstleben hier gemeinsam gestalten. Wir haben unsere eigenen Institutionen als Frauen. Ich gehöre einer reinen Fraueninstitution an und wir versuchen, etwas zu schaffen. Aber es gibt viele Männer, die sofort nach Beginn der Revolution loslegen konnten, während die Frauen erst einmal kämpfen mussten, um überhaupt rauszugehen, um zu lernen und dann erst einmal kreativ werden zu können. Deshalb sind wir etwas unterrepräsentiert, aber hoffentlich ändert sich das in Zukunft. Wir haben dazu eine Statistik erstellt. In Frauenkollektiven haben wir die Anzahl der Frauen erfasst, die in Rojava an Filmen mitwirken. Und es gibt mehr Frauen als Männer, die im Filmbereich tätig sind. In allen Bereichen, als Schauspielerinnen, hinter der Kamera und als Produktionsassistentinnen, insbesondere in Produktionsteams. Aber als Regisseurinnen sind wir unterrepräsentiert. Das liegt daran, dass die Männer, die in der Filmbranche begonnen haben, bereits ausgebildet waren und die Kamera bedienen konnten. Sie konnten früher Filme machen, auch wenn es noch wenig war. Wir hingegen mussten uns abmühen, überhaupt das Haus zu verlassen, Ausreden finden und dafür kämpfen, 2 Monate am Set zu sein. Es ist also nur eine Frage der Zeit, aber meiner Meinung nach keine Frage der Qualität. Denn die Qualität von Männern und Frauen ist gleich, insbesondere im Filmbereich. Das ist meine eigene Erfahrung. Du arbeitest als Dozentin an der kürzlich gegründeten Kunstakademie für Frauen in Heseke. Es gibt aber auch eine kürzlich gegründete Kunstakademie in Derik. Was ist der Unterschied? Warum ist es dir wichtig, an dieser Kunstakademie für Frauen zu arbeiten und generell eine solche Kunstakademie speziell für Frauen zu gründen? Aus meiner eigenen Erfahrung und der vieler Frauen hier, die im Kunstbereich arbeiten, weiß ich, dass wir zwar in jeder Institution ein System der Koexistenz und unsere eigenen Entscheidungsprozesse haben. Wir haben aber mit Männern zusammengearbeitet, die, ich würde sagen, seit Jahrhunderten dachten, sie seien die Anführer. Es war sehr schwierig, ein Gleichgewicht zu finden zwischen einem Mann, der sich als Anführer sieht, kreativ ist und versucht, sich im Zuge der Revolution zu verändern, aber es eigentlich nicht wirklich versucht, weil er bereits die bessere Position hat. Es ging darum, ein Gleichgewicht zwischen solch einem Mann und den unerfahrenen Frauen zu finden, deren allergrößter Traum es sein würde, ein Universitätsstudium abzuschließen und einen Angestelltenjob zu finden, ohne an irgendeinem kreativen Leben teilzuhaben. Obwohl das System, also nach dem Prinzip der Gleichberechtigung, geschaffen wurde, war die Situation von Männern und Frauen alles andere als gleichberechtigt. Deshalb dachten wir, wir schaffen einen Raum nur für Frauen, in dem sie sich frei, authentisch und wohlfühlen können. Die Frauen hier fühlen sich unter Männern nicht wirklich wohl. An unserer Akademie können sie beginnen, sich frei ausdrücken. Und genau aus diesem Grund wurde diese Institution gegründet. Von der Frauenbewegung, die sich seit jeher dafür einsetzt, dass Frauen ihren eigenen Weg gehen und ihren eigenen Raum haben, auch wenn sie mit Männern gleichberechtigt zusammenarbeiten. Das System ist so eingerichtet, dass es ihre Rechte respektiert. Trotzdem brauchen sie ihren eigenen Raum. Und ich sehe bereits die Ergebnisse. Die Frauen an unserer Akademie sind jetzt sehr unabhängig und stark. Sie sagen, was sie denken. Das habe ich in all den Jahren, in denen ich in den Institutionen von Rojava gearbeitet habe, trotz der Revolution nicht erlebt. Meine nächste Frage ist viel allgemeiner. Es gibt eine neue Regierung in Damaskus und ich denke, sie bedroht alle Errungenschaften der Frauenrevolution hier in Rojava. Wie kann man sie verteidigen? Was ist der richtige Weg? Meine Idee war immer die Einführung eines föderalen Systems. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, was ein guter Weg sein könnte, um die Frauenrevolution in Rojava so fortzusetzen, wie ihr es bisher getan habt. Die neue Regierung in Damaskus ist furchterregend, ein Grauen. Wir haben Videos, die zeigen, wie diese neuen Machthaber in Damaskus ZivilistInnen in Kobane und Raqqa töten und Frauen abschlachten. Es ist schwer, sich ein Zusammenleben mit ihnen vorzustellen, obwohl unser System der autonomen Verwaltung ja gerade auf Koexistenz besteht. Dafür haben wir all die Jahre gekämpft. Ich persönlich kann mir ein Zusammenleben mit der neuen Macht in Damaskus nicht vorstellen. Für uns steht immer die Dezentralisierung der Regierung im Vordergrund. Denn es geht nicht nur um die Selbstverwaltung. Es gibt außerdem die Alawiten im Land, die verängstigt sind, die alawitischen Frauen, die immer für ihre Offenheit und ihren freien Willen bekannt waren. Ich habe Kontakt mit ihnen und weiß, wie verängstigt sie sind. Sie weigern sich, ihre Häuser zu verlassen. Und dann sind da auch noch die Drusen im Süden. Es geht nicht nur um die Selbstverwaltung, die in den letzten 10 Jahren daran gearbeitet hat, eine Form der Koexistenz zu entwickeln, sowohl zwischen allen ethnischen Gruppen als auch zwischen Männern und Frauen. Die Lösung ist die Dezentralisierung der Macht. Es gibt keinen anderen Weg. Vor allem jetzt werden neue Regeln eingeführt und für mich sind sie zuallererst gegen Frauen gerichtet. Ich kann mir nicht vorstellen, in solch einem Land zu leben. Deshalb hoffe ich, dass wir eine dezentrale Regierung bekommen werden. Ich weiß nicht, wie genau, aber ich wünsche mir einfach, dass wir das Recht haben, selbst über uns zu entscheiden. Ja, vielleicht kannst du noch etwas Positives, Hoffnungsvolles für die Zukunft hinzufügen. Weißt du, ich komme aus Rojava, ich bin hier aufgewachsen, es ist mein Land und ich kann mir nicht vorstellen, woanders auf der Welt zu leben. Ich fühle mich mit meiner Familie und meiner Gemeinschaft sehr verbunden. Gemeinschaft im Sinne von den Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, aber auch Gemeinschaft im Sinne der Menschen, mit denen ich das kreative Leben in Rojava geteilt habe. Es wäre nicht möglich gewesen, all das zu tun, was ich jetzt tue, wenn ich nicht aus einer so aufgeschlossenen Familie käme. Es gibt so viele kleine Dinge, für die ich jeden Tag dankbar bin. Und das sehe ich jeden Tag in den Augen vieler Frauen und Menschen, wenn ich durch die Straßen gehe. Ich wünsche mir sehr, dass das so weitergeht, dass wir Erfolg haben, besser werden, wachsen und sogar die bestehenden Programme verbessern. vom Interview mit der kurdischen Filmemacherin Sevenas Evdik kommen wir zu einem Kulturfest in Kamerun und einen Bericht dazu. In der Wochentaz vom 24. bis 30. Januar. Raum für soziale Bewegung. In Kamerun findet alle zwei Jahre das Festival Moda Perf statt, organisiert vom international gefeierten Performer Sora Snake. Konzertvibes, Workshops, Dekolonialisierung sowie eingehende Debatten über Feminismus und die aufgeheizte Lage im Land. Jaoundé, 32 Grad. Ab und zu stürzt ein Regenschauer herab. Ich danke dem souveränen Volk, das mich gewählt hat, steht auf großen Plakaten in der Hauptstadt von Kamerun. Väterlich blickt der dienstälteste Diktator der Welt, Paul Biya, 92 Jahre alt, auf Verkäuferinnen herab, die köstlich geröstete Erdnüsse in alten Whiskyflaschen verkaufen. Auf mobile Funkhändler, Kioskbesitzer, zwischen Sonnenschirmen, stinkenden gelben Taxis, duftenden Hibiskusblüten auf der Straße, wenige Wochen nach seiner vermutlich manipulierten Wahl. In Kamerun hat der mutmaßliche Wahlbetrug Unruhen ausgelöst. Im Südwesten gab es Demos, Tränengas, Verhaftung, Tote. Dort, an der Grenze von frankophonem und anglophonem Kamerun, herrscht seit Jahrzehnten ein Bürgerkrieg, der schon rund 14.000 Tote gefordert hat und von der Welt weitgehend ignoriert wird. So aufgeheizt war die Lage, dass der Tänzer, Choreograf und Performer Sora Snake aus Sicherheitsgründen sein Festival Moda Perf nach Jaoundé ins Innere des Landes verlegt hat, obwohl es sonst seit 2019 alle zwei Jahre nach Jang und Douala in entlegene Dörfer und koloniale Orte an der Küste reist. In Jaoundé dagegen, wo auf einem der sieben Hügel um die Hauptstadt auch der monströse, UFO-artige Präsidentenpalast in einer golfartigen Anlage liegt, ist die Diktatorenwelt noch unter Kontrolle. Solange Jaoundé atmet, lebt Kamerun, hat Paul Biya als Parole ausgegeben. Hart wird hier kontrolliert. Alle paar hundert Meter gibt es Straßenbarrieren, müssen Führerscheine, Visa und Pässe gezeigt werden. Und auch auf dem Festival erscheinen Regierungsbeamte in Zivil. Über die wirkliche Lage im Land, Repressionen und Bedrohung, die willkürliche Inhaftierung etwa des Oppositionellen an Issed Ekane, sprechen die anwesenden Künstler nur, wenn man ihnen verspricht, keine Namen zu nennen. Eine Art kollektiver politischer Resignation habe die junge Generation ergriffen. Arbeitslosigkeit, Korruption, Armut und eine zunehmende Drogenproblematik grassieren in Kamerun mit seinem großen Potenzial, erzählt auch die Direktorin des Goethe-Instituts in Jaoundé, Tekla Roche-Anbara. Sie glaubt, dass die jungen Menschen im Land, im Durchschnitt 18 Jahre alt, eher auf den Tod des Diktators hofften, als einen realen Umsturz zu planen. Was nicht heißt, dass es danach besser würde. Auch Bias 36 Jahre jüngere Ehefrau Chantal stehe in den Startlöchern. Dennoch, schon zum siebten Mal hat der international gefragte Kameruner Performer und Tänzer Sora Snake hier Moda Perf organisiert. Ein Festival für Tanz, Bewegung und Performance mit einer eingeschworenen Freundesgruppe aus spirituellen und politischen Gründen, wie er sagt. Bewegung kann auch soziale Bewegung bedeuten. Ich möchte mit Kunst Zukunft kreieren und lokale Entwicklung anstoßen, die Gesellschaft heilen und mit ihrer Geschichte versöhnen. Uns mit Traditionen verbinden, die durch Kolonialismus zerstört worden sind. Deshalb finden die Performances auch meist im öffentlichen Raum statt. Kulturorte gibt es in Jaoundé ohnehin kaum. Auf Märkten, an heiligen Städten oder Dorfhöfen oder auf belebten Straßen. Mitten in den Verkehrsfluss läuft auf einmal die Kompanie Musée de l'Art, Kunstmuseum aus der Republik Kongo mit ihren Tamtams. Sie stellen sich vor Autos, werfen die Trommeln in die Luft, lassen sie kreiseln. Akrobatik mischt sich mit Konzertvibes. Viele Passanten beginnen zu tanzen, laufen mit den Performern die Nebenstraßen herunter bis zum Kulturort Afrotopos mit seinem lauschigen Innenhof unter einem riesigen Mangobaum. Einst war hier das Privathaus des Priesters Pierre-Claude Nougoumou, der aus der katholischen Kirche austrat, um Musikethnologe zu werden. Nach seinem Tod hat er es der Kulturszene vermacht. Täglich findet sich hier nun eine bunte Mischung aus Künstlern, Anwohnern und Festivalbesuchern ein. Cultive l'Union heißt das Motto in diesem Jahr. Die Einheit kultivieren. Nicht einfach in einem Land mit rund 300 Ethnien. Sora Snake hat große Visionen und wird doch kaum gefördert. Auch nicht vom Goethe-Institut. Dennoch werden an den fünf Tagen Arbeiten aus Kamerun, Kongo-Brazzaville, Burkina Faso gezeigt. Nur die Künstler von der Elfenbeinküste haben kein Visum bekommen, das mit 160 Euro für Europäer ohnehin ziemlich teuer ist. zwei französische Gastkünstlerinnen, Karel Brugno und Louise Sully, geben Workshops für den Tanznachwuchs. Einer der Höhepunkte ist ein großer Tanzbattle in Crumping und Popping, zu dem Tänzer aus dem ganzen Land anreisen. Auch Soras Nek hat seine Kunst auf der Straße gelernt. Ohnehin ist er ein Phänomen, eine Künstlerfigur, die spirituelle Traditionen und künstlerische Grenzüberschreitung vereint, sich bei seinen Performances auch mal selbst verbrennt, Geld ins Publikum wirft. Feierlich lässt er sich zu Festivalbeginn neben der Bühne rasieren, sitzt manchmal koboldhaft im Mangobaum und hält von dort brillante Reden über die soziale Funktion der Kunst. Bei seiner Uraufführung Combat Deliant im Nationaltheater Brüssel erschien er nach der Vorstellung als Baum verkleidet. Einen der magischsten Momente des Festivals lässt sich in der Chefferie Chel Simeon erleben, eine spirituelle Dorfeinheit mitten in der Stadt, die als eigene Ordnungseinheit gilt. Mitten im staubigen Yaoundé gruppieren sich kleine Häuser um einen wunderschönen Hof. Der Chef sitzt im Publikum. Es gibt Bier, gegrillte Bananen und Fleischspieße. Rund 30 Kinder tollen herum. In stiller Konzentration tanzen 8 Performer in jeder Ecke, klettern auf Dächer, schwingen an Fensterläden oder Wäscheleinen, tragen gemalte Bilder triumphierend umher. Kunst erleuchtet auch Orte, an die sie sonst nie kommt. Krass wird es, als die französische Künstlerin Karel Brugno als maskierte Braut auf einem Taxi einfährt, Rosenblätter wirft und Likes einfordert, den Frauenhass im Netz anprangert und sich anschließend fast nackt auszieht, um am Ende die Chefferie-Kinder auffordert, Handyattrappen zu zerstören. Doch der Chef lässt die fremde Westkunst im Dorf gewähren und segnet zum Schluss alle Gäste einzeln. Spannend und extrem sind auch die Künstlergespräche, die jeden Vormittag im Afro-Topos stattfinden. Tiefe Einblicke in kamerunische Konflikte, meisterhaft moderiert vom Wissenschaftler, Performer und Modaperf-Mitbegründer Tutu Dichu, eine Mischung aus hitziger Kunstkritik, Inschau, Wut und Versöhnung. Krasse Themen werden angeschnitten. Wie es ist, in einer polygamen Familie aufzuwachsen, wo eine permanente Konkurrenzsituation neben Frauen und Kinderschar untereinander zu Feinden im Alltag macht. Zugleich ist sie ein schutzgebendes soziales Konstrukt. 4 der rund 12 anwesenden Männer kennen die Situation oder leben sie mit eigenen Frauen. Viel wird aber auch über die Lage der Frau und Feminismus diskutiert, der hier als Schimpfwort und westliches Konzept gilt. Dennoch erzählen viele der jungen Tänzerinnen tapfer, wie sie mit ihren Familien kämpfen, ihren Beruf verachtet sehen, sich selbst als Diamant im Inneren des Hauses wegsortiert fühlen, weil dies eben spirituelle Tradition sei. Ein Argument, das man auch wunderbar als dekolonialen Widerstand gegen den Westen verdrehen kann. Eine klare Auflehnung dagegen performt etwa die Künstlerin Ren Eben, 29 Jahre alt. Für ihre Arbeit La Tache, ein Wortspiel aus Fessel und Pflicht, hat sie sich in rot-weißes Absperrband gehüllt. Vor einem Holzrahmen wickelt sie sich aus, wirft sich auf den Boden, beklagt den Männerblick auf ihren Körper, den Druck auf eine Frau, der noch stärker wird, wenn sie zur Mutter wird. Als ich mein neugeborenes Kind verloren habe, hat man mir vorgeworfen, ich hätte zu viel getanzt, sagt sie. Nun möchte ich mit Kunst dafür eintreten, dass Frauen sein können, wie sie wollen. Natürlich ist auch Kolonialismus ein Thema. Das Stück Jabarmaland kommt von der Kompanie Avancen und wurde mit Geldern aus Berlin gefördert. In historischen Kostümen zeigt ein Ausschnitt, wie deutsche Kolonialisten Kunstgegenstände raubten, rassistisch agierten in den 32 Jahren ihrer Herrschaft in Kamerun, die indes nicht ganz so genozidal verlief wie etwa in Namibia. Von vielen Kamerunern wird sie auch durchaus positiv gesehen. Wenn die Deutschen statt der Franzosen geblieben wären, würde es uns heute besser gehen, sagte etwa ein Festivalbesucher. Warum müsse man immer die eigene Viktimisierung betreiben, kritisiert dazu ein anderer Zuschauer. Der Kolonialismus sei doch gefühlt seit 10 Generationen vorbei. Wir sollten uns auf unsere Traditionen besinnen, sie vorsichtig modernisieren, aber uns nicht immer zu beklagen. Und dann spürt man am letzten Festivaltag selbst in Yaoundé, wie ein großer Schock, Trauer und Depression die Kameruner Künstler durchfährt. Der kurz nach den Wahlen inhaftierte Oppositionspolitiker Anicette Ekane, 74 Jahre alt, ist unerwartet im Gefängnis verstorben. Man hatte ihm bei der Verhaftung sein Sauerstoffgerät nicht zur Verfügung gestellt. Die Zeitungen drucken sein Porträt. In Taxen wird leise darüber geflüstert. Entsetzen und Elend, Resignation und Trauer mischen sich. So lebendig, gemeinschaftsstiftend, fröhlich das Festival Modaperf auch war, das Land mit dem großen Potenzial ist für manche doch eine repressive Endstation. Abschließend haben wir noch einen Artikel aus der Jungle World zur Situation in Mali. Er erschien am 20. Januar. Dschihadistischer Zermürbungskrieg. In Mali brennen Al-Qaida nahestehende Dschihadisten Fabriken nieder und greifen Treibstofftransporte an, um das Land wirtschaftlich zu destabilisieren. Die Militärregierung kann die Attacken nicht abwehren. Die Angriffe hatten eine neue Qualität. Am 11. Januar attackierten dschihadistische Kampfverbände drei Fabriken für Zement, Kalk und Putz bei der Stadt Kayes im Westen Malis, nahe der Grenze zu Mauretanien, über die die dschihadistischen Kämpfer häufig eindringen. Zwischen 150 und 200 Angreifer kamen auf Motorrädern und brannten die Produktionswerke nieder. Sie verschleppten Arbeiter und töteten eine nicht offiziell bekannt gemachte Zahl an Personen. Aller Wahrscheinlichkeit nach gehören die Angreifer der Al-Qaida angegliederten Gruppe für die Verteidigung des Islam und der Muslime an. Diese ist unter der französischen Abkürzung GSIM oder dem Kürzel JNIM bekannt, das sich als arabische anlehnt. Die Strategie der Dschihadisten war schon bislang, durch Angriffe auf wirtschaftlich bedeutende Ziele den gesamten Staat zu schwächen und das Land generell zu destabilisieren. Doch die jüngsten Attacken treffen diese besonders hart. Indem sie die Herstellung von Bausubstanzen behindern, schaden sie auch der Bauindustrie und damit der Errichtung von Wohnungen, die in den Städten aufgrund anhaltender Landflucht benötigt werden. Die Angriffe sollen die Auswirkungen des Treibstoffembargos verstärken, das die Dschihadisten seit September im Westen Malis verhängten, indem sie Kraftstofftransporte attackierten. Auch die Angriffe auf die Treibstoffversorgung hatten und haben das Ziel, die Gesamtwirtschaft zu schwächen, die ohne Transporte nicht funktionieren kann. Darüber hinaus bezwecken die Dschihadisten mit ihren Angriffen, bei bislang verschont gebliebenen privaten Unternehmen Schutzgelder einzutreiben. Solche Praktiken sind auch aus anderen Bürgerkriegsländern bekannt, zum Beispiel aus Syrien im vorigen Jahrzehnt, wo der französische Zementkonzern Lafarge sogar den Islamischen Staat finanzierte, um auf dessen Territorium weiter produzieren zu können. In diesem Zusammenhang forderte die Staatsanwaltschaft in einem Prozess in Paris, dessen letzte Verhandlungstermine im Dezember stattfanden, bis zu 8 Jahren Haft für einzelne Konzernvertreter und eine Geldstrafe in Höhe von 1,125 Millionen Euro für Lafarge. Das Urteil wird am 13. April erwartet. Die Auswirkungen der Treibstoffblockade konnte der malische Staat Ende vorigen Jahres vorübergehend zumindest abmildern. Dazu trugen mehrere Faktoren bei. Zum einen hatte die Militärregierung private Transportunternehmer unter Druck gesetzt, mehr zu liefern. Letztere hatten versucht, mehr Geld für sich auszuhandeln, nachdem die Regierung dafür gesorgt hatte, dass Tanklastwagen an der Grenze nur noch 24 statt bislang 72 Stunden durch Zollformalitäten und Kontrollen aufgehalten werden. Private Transporteure hatten daraufhin behauptet, über nicht genügend Mittel zu verfügen, um den Zoll so schnell für die Erledigung der Prozeduren bezahlen zu können. Die Staatsmacht beschloss daraufhin, selbst einzuspringen und die Gebühren direkt zu bezahlen. Zugleich haben Nachbarländer wie Burkina Faso und die Republik Niger, beide sind mit Mali seit 2023 in der Allianz der Sahelstaaten, französisch AES abgekürzt, verbündet, das Land mit Solidaritätstransporten unterstützt. Niger hat überdies im Mai 2025 mit Mali ein bilaterales Abkommen zur Treibstoffbelieferung getroffen, das dazu dienen sollte, die Versorgung der Nordhälfte Malis zu verbessern. Das war noch vor dem Beginn des Treibstoff-Dschihads. Bis zum 22. November waren so 82 Tanklastwagen aus Niger in Mali eingetroffen. Doch war diese Hilfe auf Dauer unzureichend. Darüber hinaus weigerten sich Transportunternehmen in Niger in den vergangenen Wochen, Mali zu beliefern, sei es aus Angst vor dschihadistischen Attacken und anderen Gefahren auf den unsicheren Straßen, sei es, um auch hier den Preis in die Höhe zu treiben. Am 13. Januar wurde daraufhin vermeldet, die nigerische Militärregierung habe Dutzenden von Transportlizenzen sowie Lkw-Führerscheine annulliert und 14 Transportunternehmen die Genehmigung für ihre Tätigkeit entzogen, um Druck auf die Branche auszuüben. In der zweiten Januarwoche meldete unter anderem das panafrikanische Wochenmagazin Jeune Afrique, dass Mali erneut mit akuter Treibstoffknappheit konfrontiert sei. Kurz darauf wurde die Verbreitung des in Paris herausgegebenen Magazins auf dem gesamten Staatsgebiet Malis wegen Verleumdung der Armee verboten. In WhatsApp-Kanälen und Gruppen, die die Politik Malis verfolgen und kommentieren, werden unterdessen wie im November erneut Listen von Tankstellen in der Hauptstadt Bamako verbreitet, die noch über Treibstoffreserven verfügen. Eine gewisse wirtschaftliche Stabilisierung erhofft sich Mali von der seit 2023 vorangetriebenen Überarbeitung der Bergbaugesetzgebung. Sie soll der öffentlichen Hand größere Anteile an den Einnahmen, vor allem aus den in Mali bedeutenden Goldabbau, sichern. Am 2. Dezember legte die staatliche Kommission, die für die Neuaushandlung der Verträge mit internationalen Firmen zuständig ist, ihren Bericht vor, der neue Vorschläge enthält. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums von Mali stiegen die jährlichen Staatseinnahmen aus dem Goldabbau von 2023 bis 2025 von zuvor 306 Millionen auf 545 Millionen Euro. Allerdings ist dies nicht die Frucht der Neuverhandlungen mit den ausländischen Investoren, denn diese wurden noch nicht abgeschlossen. Mali profitiert vielmehr vom erheblichen Anstieg des Goldpreises auf den internationalen Märkten. Kostete das Gramm Gold im Juni 2023 noch 58 Euro, waren es im April 2025 bereits 127 Euro. Seit Dezember steigt der Goldpreis erneut stark und hat mittlerweile Rekordhöhen erreicht. Ursächlich dafür sind die weltweite politische und wirtschaftliche Unsicherheit und verstärkt aufkommende Inflationsängste in den USA. Diese führen zur Flucht aus Währungen, die an Wert verlieren können, in den Kauf von Edelmetall, das als langfristig sichere Anlage angesehen wird. Allerdings war die Goldproduktion in Mali 2025 rückläufig. Wie Ende Januar unter anderem die Website Zika Finance, die auf die Wirtschaft der Region spezialisiert ist, meldete, ging die Goldproduktion in Mali im vergangenen Jahr von 54 auf 42 Tonnen zurück. Diese Zahlen beziehen sich auf die industrielle Förderung. Hinzu kommen rund 6 Tonnen Abbau im handwerklichen Sektor, wie ihn Dorfgemeinschaften in Eigenregie betreiben. Diese Zahl blieb stabil. In beiden Sektoren zusammengenommen wurden 48 Tonnen Gold gewonnen. Dies entspricht einem Rückgang um 22,9% im Vergleich zum Vorjahr. Die Regierung hatte bei der Ausarbeitung des Staatshaushalts 2025 noch mit 54 Tonnen gerechnet. Ursächlich für den Rückgang sind unter anderem anhaltende Streitigkeiten, vor allem mit dem kanadischen Unternehmen Barrick Mining, das zu den weltweit größten beim Goldbergbau gehört. Die Förderung am Standort Loulo-Gounkoto kam während eines Großteils des Jahres zum Erliegen, weil Barrick die von der malischen Militärregierung auferlegten Steuern nicht akzeptieren wollte. Beide Seiten einigten sich Ende November auf einen Kompromiss. Doch auch andere internationale Firmen halten sich mit Investitionen zurück und opponieren gegen die neue Linie Malis in der Rohstoffpolitik. Sollte zudem der Goldpreis wieder sinken, würde das die Staatseinnahmen aus dem Bergwerkssektor mindern und die Krise des malischen Staats weiter verschärfen. Fast 6 Jahre nach ihrer Machtübernahme verliert die Militärregierung immer mehr an politischer Unterstützung. Genoss sie anfänglich noch die Sympathie vieler Malier, vor allem für ihre verbale und politische Konfrontation mit Frankreich, herrscht mittlerweile vor allem Angst vor Repression. Die Bewegung Koalition der Kräfte für die Republik, CFR, fordert ihre Absetzung und die Rückkehr zu einer verfassungsmäßigen Regierung. Am vergangenen Montag erschien Moussa Mara, Premierminister in den Jahren 2014 und 2015, vor Gericht. Das Urteil gegen ihn wird am 8. Februar erwartet. Vorgeworfen werden dem 50-Jährigen nicht etwa Straftaten im früheren Amt wie Korruption, sondern nur Meinungsäußerungen. Es handelt sich um allgemeine politische Aussagen, wie die, er werde mit allen Mitteln dafür kämpfen, dass die Nacht dem Tag weicht. Dies wird ihm als Diffamierung der Regierenden aus und zur Last gelegt. Ein Vorwurf, der fast jeden treffen könnte. Das war der linke Medienspiegel im Februar 2026. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.noblogs.org. Und tschö!